Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche, zu einer neuen Talkwoche, die wir immer mit einer freien Themennacht beginnen, so auch heute am Montag. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heißt Felicitas. Hallo. Hallo Felicitas, 19 Jahre alt. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Schön, dass du auch da bist. Dankeschön. Um was geht's denn bei dir? Ich habe Endometriose. Du hast was? Ich habe Endometriose. Endometriose? Ja, genau, richtig. Was ist das? Das ist eine Krankheit, die meistens bei Frauen auftritt, kann aber auch ein kleiner Prozentsatz an Männern haben. Und zwar musst du dir das so vorstellen, wenn eine Frau ihre Regel hat, dann blutet sie normal nach außen. Ja. Ist ja klar, ne? Ja. Die Kranken, die bluten nach innen. Und aber ein Mann kann doch nicht, hat doch keine Periode. wie das bei Männern abgeht, weiß ich nicht, ich bin keiner. Ich weiß nur, dass es das bei denen passieren kann. Wie das genau abläuft, kann ich dir nicht sagen. Okay, reden wir über dich und über die Frauen. Genau. Also die Periode, da geht das Blut nicht ab, sondern es bleibt in der Frau. Doch, es geht ab und zwar wie, du, also wenn ich das sagen darf, du blutest wie ein Schwein. Mhm. Hast Schmerzen wie blöd, also brichst du auch gerne mal zusammen vor Schmerzen. Ja. Aber es geht auch ein großer Teil nach innen herein und der setzt sich dann an den Gebärmutterbindern ab, an der Gebärmutter selbst, an der Blase. Also das Blut sammelt sich dann im Unterleib der Frau. Ein Teil des Blutes. Das setzt sich fest an bestimmten Stellen. Also du hast dann kein Blut im Bauchraum. Sondern wenn das nicht entdeckt wird nach einer gewissen Zeit, dann bilden sich erst so Abschabungen von Restblut. Und wenn das nicht entdeckt wird, kann das zu ganz, ganz schlimmen Tumoren führen. Also nochmal zum Verständnis. Ein Teil des Blutes geht schon ab, aber ein Teil setzt sich im Unterleib. Also man blutet auffällig viel, wenn man Endometriose hat. Auffällig viel? Ja. Ja. Also, aber dennoch bleibt viel im Körper zurück? Genug, damit man genug Schmerzen hat, ja. Mhm. Diese Erkrankung hast du? Ja. Wenn dieses Blut zurückgeblieben ist und sich dort abgesetzt hat, so wie du es gerade beschrieben hast, ja. Du sagst, wenn nichts passiert, kann es zu schweren Erkrankungen, Tumorerkrankungen kommen. Ja, also das Schwierige ist auch noch, es zu erkennen. Also es heißt ja immer, ja, wenn Mädchen ihre Periode haben, dann hat man halt gern mal Bauchschmerzen, mhm, Kopfschmerzen, das ist ja ganz normal. Mhm. Aber es wird dann nicht mehr normal, wenn man im Bett liegt und sich vor Schmerzen nur noch krümmt. Also ja. das ist dann ein Fall für einen Arzt. Da gilt es dann, den Arzt zu überzeugen, dass man diese Krankheit hat, weil diese Krankheit ist auch erst normal ab dem Alter so Anfang 30. Ach so, und du hast es so in so jungen Jahren jetzt schon? Bei mir wurde es mit 16 festgestellt. Ah ja. Mhm. Das war ein kleiner Akt, meinen Arzt doch dazu zu bringen, mich bitte zu operieren, weil meine Mutter hatte diese Krankheit schon und die kannte die Symptome, zum Glück. Ah ja, dann wart ihr vorgewarnt. Ja, zum Glück. Dieses, so wie du es gerade beschrieben hast, tritt das bei jeder Periode auf oder gibt es auch Perioden, wo es mal ganz normal abgeht alles? Also wenn man diese Erkrankung hat, dann blutet man bei jeder Periode über die 7 Tage durch, also gerne auch 2 Wochen. Mhm. Man blutet sehr stark, man hat super arg Schmerzen und da ist der Unterschied zwischen gut und böse überhaupt nicht mehr gegeben. Das klingt ja fürchterlich. Ja, es ist schrecklich. Also ich. Das heißt, du musst du hast im Prinzip immer Angst, wenn es wieder losgeht. Ich nehme zurzeit medikamentös die Pille durch, sprich, ich blute jetzt seit 2 Jahren nicht mehr. Ah ja. Ich habe es aber trotzdem noch. Mhm. Was kann man? Hast du gerade von einer Operation gesprochen? Ja. Ja. Was kann man dagegen tun? Das ist wahrscheinlich der schlimmste, ich sag mal, schwerste therapeutische Eingriff zu operieren. Was kann man alles dagegen tun? Ja, das klingt erstmal heftig, aber es hilft dir echt weiter. Also bei meiner ersten Operation, wie gesagt, wo wir den fast schon anbetteln mussten, dass er mich operiert, hatte diese endometriose Herde, nenne ich es einfach mal, an meinen Unterbändern und an der Gebärmutter selbst weggelasert. Also kann man sich das vorstellen, dass sich das da so verkrustet? Ja, du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt eine Wand streichst, ne? Streichst du einen Strich, dann passiert da überhaupt nichts. Wenn du aber da 5000 Mal drüber streichst, dann wird dieser Strich dicker. Ach so, ja. Also verpappt dann eigentlich. Genau, ne? die sind halt mit Blut gefüllt, dann diese Tumore, die sich daraus bilden können, hatte ich zum Glück nicht, aber meine Mutter zum Beispiel an der Blase hatte die ganz schlimme. Also wenn man nichts machen würde, könnte das in Krebs umschlagen? Das weiß ich nicht, da lehne ich mich jetzt noch gar nicht aus dem Fenster. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hört es sich schon dramatisch an, wenn man nichts machen würde. Ich hoffe es einfach mal nicht. Ja, das wurde mir dann weggelasert, wie gesagt. Das war aber nicht so ganz gründlich, wie es sein sollte. Und ich bin dann 3 Monate später nochmal in die Uni Gießen und habe mir es dann wegmachen lassen. Damit war es dann aber auch gut zum Glück. Und seitdem nehme ich dann die Pille durch und muss halt darauf achten, dass ich kein Antibiotika nehme, weil es Zwischenblutungen macht. Und Pille, also außer, nicht vergessen. Außer der Pille gibt es dann kein Medikament. Und diese Pille ist ja kein direktes Medikament gegen diese Erkrankung, sondern das hat dann den angenehmen Nebeneffekt, dass es dann eben nicht zur Blutung kommt. Aber es gibt kein Medikament dagegen. Medikamente gibt es wohl. Ja, ich weiß, dass es sie gibt, aber die sind nicht für mich geeignet in dem Sinn. Um komplett geheilt zu werden, könnte man sich jetzt noch die Gebärmutter entnehmen lassen. Naja gut, das will man dann ja auch nicht. Ja, natürlich, ich war 16 und dachte mir jetzt, was soll denn das? Ich krieg die Gebärmutter weg. Oder man wird schwanger. Ach so, man wird schwanger. Was das damit generell mit zu tun hat, weiß ich nicht, aber man wird schwanger und man ist geheilt. Ach so, nach einer Schwangerschaft ist man dann geheilt? Ja, habe ich gehört. Sehr interessant. Finde ich auch mit 16 allerdings etwas doof. Allerdings. Also, das heißt, Mädels oder auch Frauen, die sehr starke Schmerzen bei ihrer Periode haben, das sind die Warnsignale, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, und es ist ganz, ganz schwer in jungen Jahren das beim Arzt durchzubringen. Also mein Frauenarzt hat zum Glück seine Doktorarbeit in Endometriose geschrieben. Ja. Der wusste da schon Bescheid, aber der operierende Arzt zum Beispiel, der hat mir einen Vogel gezeigt. Ja, also, wer solche Symptome hat, sollte jetzt mal aufgrund der Informationen, die wir von dir jetzt erhalten haben, vielleicht hellhörig geworden sein und das vom Gynäkologen abklären lassen, sofern der Gynäkologe da auch richtig Bescheid weiß. Ja, also zum Beispiel, wenn du einen Ultraschall machst, lässt sich das auch gar nicht entdecken. Also es geht nur durch eine Bauchspiegelung. Ah, auch nicht so schön, ne? Die erste war grausig, ich hatte Riesenschiss vor der zweiten, aber die zweite... Das klingt doof, aber die würde ich jederzeit wieder machen. Es war wirklich total schmerzfrei. Ja. Felicitas, also das war, glaube ich, eine gute Information. Ich habe sowas noch nie gehört, davon noch nicht erfahren und viele Frauen wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich kenne auch leider sehr wenige Betroffene. Also wenn ich das so sagen darf, wenn es in deinem Zuhörerkreis irgendwie Betroffene gibt, ich würde mich mit denen gerne mal unterhalten. Ja. Weil außer meine Mama und meine Ziehmama kenne ich eigentlich überhaupt keine endometriose Patienten. Gut. Stellen wir den Kontakt her, falls sich jemand meldet. Würde mich sehr freuen. Felicitas, alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Okay, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50. Ah, mein Wasser. Das ist übrigens meine Michelle Hunzinger, mein Kollege Jan Gerefe zu Bahrendorf. Dankeschön für das Wasser, das hatte ich vergessen. Vielen Dank. Ja, wir machen weiter mit Bärbel und Bärbel ist 54. Hallo Bärbel. Hallo Herr Domian. Hallo Frau Bärbel. Mein Problem ist auch ein etwas Frauenproblem. Und zwar hat sich mein Leben vor 2,5 Jahren ziemlich stark verändert. Ich bin also schwer an Krebs erkrankt und auch an Unterleibskrebs. Ja. Und ist das der Hauptkrebs, der Unterleibskrebs? Ist das der Haupttumorort? Eierstock, ja. Eierstockkrebs. Ja, Eierstockkrebs. Mhm. Ich bin damals vor 2,5 Jahren auch operiert worden und habe eine Chemotherapie hinter mir, auch eine ziemlich schwere Zeit und hatte dann eigentlich für mich so gedacht, dass ich dieses überstanden habe. habe dann auch letztes Jahr wieder arbeiten können und durch diese Nachsorge, die man dann ja hat, hat man dann Anfang des Jahres wieder ein Rezidiv festgestellt und das hat mich doch ziemlich beängstigt, sage ich mal. Rezidiv heißt wieder ein kleiner Tumor. Ein wiederholter Tumor, der also auch leider nicht operiert werden konnte. Wo befindet sich der Tumor? Auch im Unterbauch. Ja. Also der bildet sich dann einfach so, weil man diese Krebszellen im Körper hat und es waren auch Lymphknoten befallen, sodass man diesmal auch nichts anderes machen konnte als wieder eine Chemotherapie, die also auch war eine ziemlich harte Zeit. Und ich hatte jetzt so im Juli gedacht, da war diese Chemotherapie beendet, dass also alles erledigt war, aber leider hat man dann in der Uniklinik festgestellt, in Essen war ich, dass sich da wieder was Neues gebildet hat. Nochmal was Neues, oder? Ja, und es ist auch nicht operabel, also eine Metastase liegt direkt an der Hauptschlagader und die andere an der Speiseröhre. Und man macht jetzt mit mir eine andere Chemotherapie, weil die Chemotherapie, die ich ja schon zweimal bekommen habe, würde meinen Körper jetzt gar nicht mehr verkraften. Und was mir jetzt nur und was vielleicht auch deine Frage so an dich ist, meine Frage an dich, ich habe also in letzter Zeit unheimliche Ängste. Also sei es jetzt vor diesen Untersuchungen, die man im Krankenhaus hat, vor diesen Ergebnissen der Blutwerte und ich habe auch, ich sage mal, Todesängste neuerdings und ich weiß einfach nicht mehr, wie ich damit umgehen kann. Also ich habe eine tolle Familie, muss ich sagen. Hast du Kinder? Ich habe eine Tochter, ja, die ist schon 30 und mein Mann ist auch also wirklich sehr verständnisvoll und es ist eben nur, im Moment habe ich also wirklich das Gefühl, ich kann es auch bald nicht mehr und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen kann. Ja. Ich meine, zweieinhalb Jahre, das ist ja schon auch dann eine sehr zermürbende Zeit gewesen, mit vielen Belastungen körperlich und psychischer Art. Ja. Du sprachst gerade von Todesangst. Ist die jetzt neu gekommen oder gab es die vor zwei Jahren zum Beispiel auch schon, als die Diagnose gestellt wurde? Also vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren habe ich mir Gedanken über den Tod gemacht. Mhm. Also Gedanken, sag ich mal. Und ich habe aber das war damals nicht ganz so schlimm, weil für mich war es so, ich bin operiert worden, ich hatte die Chemotherapie. Und da war Hoffnung. Die Hoffnung war, ich habe es geschafft. Aber jetzt verkompliziert sich alles immer mehr. Kommt der Krebs wieder und ich sag mal mit geballter Kraft und noch eine Frage zu dieser neuen Chemotherapie, die man jetzt anwendet. Hat man da Erfahrungen mit? Hat man dir das erklärt, wie die Erfolgschancen sind, welche Nebenwirkungen und so weiter? Ja, also diese Nebenwirkungen, die ich jetzt habe, sind anderer Art wie bei der Chemo, die ich vorher hatte. Und das ist eine Chemotherapie, die man nennt es so Restmetastasen von diesem Eierstockkrebs eventuell entfernen kann, also immer in dieser Hoffnung. Und mein Onkologe sagt natürlich, wir haben eine Chance. Also es ist jetzt nicht so, ich werde auch die Hoffnung nicht aufgeben und werde das auch durchziehen. Du kennst den Onkologen. Das ist ein ehrlicher Mann. Ja. Der sagt ja, der würde dir auch sagen, die Chancen sind äußerst gering. Ja. Aber er sagt, die Chancen sind durchaus gegeben. Er hat mir auch direkt gesagt, also eine Operation in diesem Fall würde er mir nicht raten und das würde meinen Körper dann auch zu sehr schwächen. Und wann beginnt denn diese neue Chemotherapie? Die ist schon begonnen. Ach, die hat also schon begonnen. Ich habe jetzt eine Phase hinter mir. Und verträgst du es ganz gut? Ich vertrage sie ganz gut. Die Blutwerte sind nur sehr, sehr schlecht. Das hatte er mir aber gesagt und die Leukozyten und die Thrombozyten gehen ganz im Keller. Aber ich kann eigentlich ganz gut damit umgehen. Ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage und ich habe jetzt für mich so eine Art entwickelt, manchmal auch diese Krankheit einfach zu verdrängen. Mhm. Dass ich, wenn ich gute Tage habe, dass ich dann die Zeit auch wirklich genieße. Mhm. Was ich eben auch nicht so gut kann, nachts nicht schlafen. Dass, also wenn ich im Bett liege, ich schlafe mit der Krankheit ein und wache mit der Krankheit wieder auf. Ja. Ich will jetzt auch nicht, ich glaube auch, dass ich psychologische Hilfe brauche, weil es ist wirklich so, wenn man dann also zum Arzt geht, sei es jetzt zu Blutuntersuchungen oder man liegt im CT oder man hat irgendwie einen kleinen Eingriff. Ich musste jetzt so eine Art Magenspiegelung und ich habe einen neuen Port bekommen. Man ist immer voller Ängste, ja. Ich verstehe. Du hast gerade eine ganz große Frage an mich gestellt, nämlich wie man mit der Todesangst umgehen soll. Das ist natürlich eine so unglaublich große Frage, die ich nicht beantworten kann. Mhm. Wer bin ich, als dass ich das beantworten könnte? Ja. Weil ich wahrscheinlich genauso empfinden würde wie du. Ich sag nur mal so ein paar Sachen, die mir so auffallen während unseres Gesprächs. Mir fällt auf, dass du deine Stimme und deine Sprache klingt zuversichtlich. Ja. Das sage ich jetzt mit allem Ernst. Ich sage es nicht, um dich irgendwie jetzt zu trösten. Ja. Und dann hast du gerade was Tolles gesagt, was ich auch finde, was man sicher so tun soll, dass man die Tage, wo es einem sehr gut geht, die Krankheit verdrängt. Ja. Ich finde, da ist es auch okay, so eine Krankheit zu verdrängen. Du hast dich schon genug damit auseinandergesetzt. Genau. Diese Tage sind qualitativ wichtige Zeiten, die dir auch wieder helfen können. So, und dann hast du mir erzählt, dass dein Arzt, den du sehr schätzt, dass der sagt, die Chancen sind, die sind respektabel. Die sind, ja, so. Es gibt Chancen, hat er gesagt. Es gibt Chancen. Also der Krebs ist behandelbar, aber nicht heilbar. Wenn er dir es gesagt hätte, es ist völlig aussichtslos, dann wäre die Lage natürlich noch viel komplizierter. Ja. Was meint er damit? Er ist nicht heilbar. Es ist so ähnlich, also das hat man mir mal gesagt, ich war auch in der Uniklinik in Köln. Das ist so ähnlich, man muss sich das vorstellen wie bei einem Diabetiker. Ich werde mein Leben lang mit diesem Krebs zu kämpfen haben. Ah, ja. Also man kann ihn durch Chemotherapien wohl behandeln. Es könnte auch sein, dass er zum Stillstand kommt. Es könnte sein, genau. Es kann aber allerdings auch sein, das ist, ich habe es auch gelernt, bei jedem Krebskranken so, diese Ängste hat man einfach sein Leben lang. Mhm. Ja, egal ob man jetzt, ich sag mal, vor 10 Jahren Brustkrebs hatte oder irgendwie, man hat immer wieder Angst vor diesen Untersuchungen. Mhm. Und ich weiß einfach noch nicht genau, wie ich so richtig damit leben kann. Weil wir hatten bis zu dem Zeitpunkt ein ganz tolles Leben. Ich habe eine tolle Familie, ich habe gearbeitet. Das wollte ich eigentlich gerade auch noch sagen, was du mir Positives erzählt hast, dass du eine tolle Familie hast. Ja. Ich glaube, auch das ist ein Teil der Therapie, dass man ein gutes Umfeld hat. Genau, ja. Sodass du eigentlich so von den Gegebenheiten schon mal gut aufgestellt bist, glaube ich. Dennoch ist mir natürlich völlig klar, dass die Angst da ist. Ja. Hast du denn schon mal Kontakt gesucht zu anderen Patienten, die in ähnlicher Situation sind? Selbsthilfegruppen, so etwas? Also mir tun solche Selbsthilfegruppen nicht besonders gut. Okay, brauchen wir gar nicht weiter. Ich verstehe bin das. Also so ein Mensch. Ich verstehe dann. Dann wird man mit noch mehr Leid konfrontiert und eigentlich möchte man möchte abgelenkt werden. Verstehe ich, okay. Müssen wir also heute allein in der onkologischen Praxis zur Blutuntersuchung, wenn man da die Krebspatienten sieht, das zieht einen ziemlich runter, sag ich mal. Genau, und du musst raus, du musst ins Leben, du musst mit gesunden Menschen zusammenkommen, Ablenkung haben, schöne Dinge erleben, dich an Natur erfreuen und so weiter und so weiter. Genau. Ja. Vielleicht wäre wirklich, du hast gerade das Stichwort ja auch gesagt, so eine einzeltherapeutische Betreuung nicht schlecht. Ja. Wenn du einen Psychologen an deiner Seite hättest, zu dem du einmal die Woche gehen könntest, dass du einfach einen Gedankenaustausch machen kannst und Manchmal hilft es einem ja schon sehr, auch einfach die Ängste mal auszusprechen. Ja. Die sind zwar immer noch da, aber die sind nicht mehr so sehr bedrückend. Ja. Vor allen Dingen, wie man dann in solchen Situationen auch damit umgeht, sag ich mal. Ne? Mhm. Also das ist wirklich so, dass ich dann auch mit meinen Nerven am Ende bin, weil ich kann das dann auch nicht mehr aushalten. Ich gucke mir den Arzt an, was macht er für ein Gesicht, wie reagiert er, wie guckt er in seine Unterlagen. Also das man achtet auf alles, man achtet auf jede Nuance im Gesicht des Arztes. Du hast recht, und man versucht daraus zu deuten und zu lesen, was mit einem los ist. Ja, genau. Das ist also für mich ganz, ganz schwierig. Und ich meine, dass diese Krebskrankheit, das hat mir auch mal ein Arzt gesagt, das ist eben die Krankheit, die meisten Ängste, danach kommt wohl der Herzinfarkt. Also wenn ein Patient mal einen Herzinfarkt hatte, der hat ähnliche Ängste wie Krebskranke. Ne? Und Bärbel, ich kann das nur so sagen, wie ich es dir gerade gesagt habe. Ich glaube, dass du selbst eine gute Richtung vorgezeigt hast. Ich kann drüber reden, also das ist wichtig. Ja, und dass du dir noch viel mehr Dinge suchst zur Ablenkung. Ja, nur das Problem ist so, wie ich es beheben kann. Das habe ich noch nicht für mich rausgefunden, sag ich mal. Ich vermute mal, ich sage es mal jetzt ganz laienhaft, oder was heißt laienhaft, da gibt es keine Fachleute, dass man diese Grundangst, wenn man eine so schwere Erkrankung hat, die kriegt man wahrscheinlich überhaupt nicht weg. Ja. Aber die Kunst besteht damit zu leben, dass du die Angst beherrschst und nicht die Angst dich beherrscht. Genau. Das ist, glaube ich, der Clou in der ganzen Angelegenheit. Ja. Genau. Ich würde gerne, weil meine Psychologin mitgehört hat, dass du mit ihr jetzt weitersprichst, was man da auch an gezielten psychologischen Unterstützung machen kann. Ja. Aber so generell finde ich dich schon einen tollen Typ, muss ich sagen. Dankeschön. Ja, wirklich. Also ich habe immer so großen Respekt vor Menschen, die schwer krank sind und dann so tapfer sind. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das sein könnte. Ich weiß es nicht. Das Komische ist nur, deine Worte jetzt. Ich war jetzt in Dortmund in der Klinik und da war ein Assistenzarzt, wir haben uns unheimlich gut verstanden. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, also so eine positive Patientin und wir haben noch Spaß gehabt. Mhm. Ich bin dann immer, ich nenne das Galgenhumor. Mhm. Und dann habe ich nur gesagt, Sie müssten vielleicht mal so abends zu uns nach Hause kommen, wenn dann bei mir diese Ängste kommen. Und also ich kann das nach außen, kann ich das gut wenn du verpacken. Wenn du gleich im Bett liegst und einschlafen möchtest, ist mir klar, was für ein Abgrund unter dir steht. Ja, das stimmt. Ich kann auch andere Patienten, ich hatte da eine Dame kennengelernt, immer motivieren. Die hatte Darmkrebs und die hat das da erfahren. Und dann habe ich da noch gesagt, Sie müssen kämpfen, ich mache das auch und lassen Sie sich operieren. Und die hat sich hinterher bei mir bedankt, weil ich so positiv bin. So. Und dann habe ich nur gedacht, wenn du wüsstest, wie ich zu Hause bin, ja? Ich kann mir das vorstellen. Ja, und trotzdem sage ich zu dir auch nochmal, du musst noch mehr kämpfen. Ja. Weil du hast zu gewinnen, du hast das Leben zu gewinnen. Genau. Und das ist verdammt schönes Leben. Und ich bin eigentlich noch ein bisschen zu jung, um den Löffel abzugeben. Finde ich auch. Liebe Bärbel, jetzt legst du bitte auf und wirst von Anja zurückgerufen, meiner Psychologin. Danke, ja. Wünsche dir von Herzen viel Glück und alles Gute. Tschüss. 0800 220 50. 50, das ist unsere Nummer, kostenfrei für euch. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. So, mit wem machen wir weiter? Mit Richard. Und der ist 42. Guten Morgen, Richard. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Richard. Was Schön, ist dein dass Thema? Ich mal durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, du hattest letzte Woche, glaube ich, das Thema, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Erfüllte Träume, genau, ja. Ja. Und ich habe mir mit 40 Jahren quasi noch meinen Wunsch erfüllt und habe beruflich umgesattelt in die Altenpflege. In die Altenpflege? Mhm. Weil das dein Traumberuf war? Ja, also eigentlich ursprünglich Krankenpflege. Ja. 85, wo ich von der Realschule kam, hatte ich auch Praktika gemacht im Krankenhaus, mich beworben. Mhm. Und damals hatte man mit Vorliebe Abiturienten eingestellt. Mhm. Und da habe ich dann halt Absagen gekriegt. Und Was hast du dann gelernt? Welchen Beruf hast du ergriffen? Gas- und Wasserinstallateur. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Ja. Gas- und Wasserinstallateur. So, und jetzt mit 40 hast du gesagt, ich will aber in den Bereich rein, ich werde Altenpfleger. Ja. Wie ging das? Folgendes, also ich habe dann die Ausbildung mehr oder weniger durchgezogen, muss ich wirklich so sagen, weil ich habe mich da absolut gar nicht wohl gefühlt. Also die Ausbildung zum Altenpfleger jetzt? Nee, ja, zum Installateur. Der okay, ja, ich, ah, ja, ja. Und dann habe ich so den Eltern zuliebe, habe ich sie halt auch nicht abgebrochen. Ich wollte eigentlich im ersten Lehrjahr dann wieder abbrechen und irgendwie anders weitermachen, doch nochmal versuchen, in die Pflege zu kommen. Habe dann durchgezogen, Gesellenprüfung gemacht und war direkt anschließend nach der Gesellenprüfung bei einem Sanitär- und Heizungsgroßhandel als kaufmännischer Angestellter angefangen. Und so ging es Jahre? Ja, und da war eigentlich ein ganz gutes Arbeitsklima immer. Und so nach circa 10 Jahren wechselte dann die Geschäftsleitung. Der Wind wurde irgendwie anders, ne, also viel strenger. Und du hast die andere Sache auch nie aus dem Kopf bekommen wahrscheinlich, ne? Was denn? Du hast die andere Sache auch nie aus dem Kopf bekommen. Nee. Ja. Nee, ganz genau. Mhm. Lass uns gleich mal einen Sprung jetzt machen in diesen neuen Beruf. Ja. Hast du dafür dann auch natürlich nochmal eine Ausbildung machen müssen? Ja, ich bin auch derzeit noch dran. Ich bin jetzt im dritten Jahr. Ach so. Jahr. Also das ist ja toll. Das ist ja toll. Ein 42-jähriger Typ macht eine Ausbildung als Altenpfleger. Ja. Das ist ja super. Und es läuft sehr gut. Und es ist wirklich eine richtige Entscheidung für dein Leben. Ich habe immer gesagt, das ist eine Berufung für mich, dieser Pflegeberuf. Und ich merke das auch an den an den Reaktionen der Bewohner und auch an den selbst Schwerstpflegefälle. Nehmen wir jetzt mal Wachkoma-Patienten, haben wir auch bei uns in der Einrichtung. Mhm. Auch wenn die logischerweise jetzt nicht verbal kommunizieren können, kommunizieren die aber über die Muskelspannung zum Beispiel noch. Mhm. Oder wenn man ganz genau hinguckt beim Apalika, der kommuniziert. Und auch wenn es über die Herzschlagfrequenz ist zum Beispiel. Apalika heißt Wachkoma-Patient. Ja, genau. Mhm, ja. Mhm. Also das wollte ich gerade sagen. Das ist ja nun alles andere als ein leichter Beruf. Das ist ein ausgewogen schwieriger Beruf und auch psychisch ein belastender Beruf. Ja. Warum gefällt dir das so gut? Warum sagst du, das ist eigentlich mein Traumberuf? Zum einen bin ich, ist bei uns in der Familie die Pflege relativ weit verbreitet gewesen früher. Mhm, so Tanten und so weiter. Ne, die Da gab es Leute, die im Krankenhaus gearbeitet haben und ähnliche Dinge. Und meine Tante selber war auch schon Altenpflegerin. Mhm. Ne, wobei das Berufsbild Altenpfleger hat es ja erst relativ spät so aus der Krankenpflege ist es eigenständig geworden. Okay, auch wenn viele Leute in der Verwandtschaft das gemacht haben, das erklärt ja noch nicht deine Faszination oder deinen Spaß an dieser Arbeit. Wie kannst du den erklären? Irgendwie mit der Berufung zusammen. Also es war immer dieser innere Drang. Mhm. Ich habe dann auch bei dem alten Arbeitgeber gemerkt, es verging eigentlich fast kein Tag, wo ich nicht gesagt habe, ach, das wird immer irgendwie alles beschissener hier. Mhm. Ne? Wieso breche ich jetzt nicht nochmal komplett aus, schmeiße den ganzen Trottel hier hin und fange komplett von vorne an und versuche es. Wie haben denn eigentlich so die Leute reagiert? Du hast da dann eine Lehrstelle dir suchen müssen in einem Altenheim. Ja. Wenn dann ein 40-jähriger, fast 40-jähriger Mann kommt, wie haben die reagiert? Ich habe teilweise Praxisanleiterinnen, die jünger sind. Ja. Wie haben die reagiert, als du da dich beworben hast? Natürlich erstmal immer so ein bisschen skeptisch. Also es werden auch viele so von Seiten des Arbeitsamtes so in die Altenpflege gedrängt, so nach dem Motto, da werden Stellen gesucht und machen wir das mal und ne? Aber die werden scheitern, wenn das nicht von sich aus. Also die waren erst ein bisschen gemacht. Die waren so ein bisschen skeptisch bei dir, aber dann haben sie gesagt, okay, wir geben ihm die Chance. Ja, ich habe dann ein Praktikum gemacht und hatte da eigentlich innerhalb von einer Woche schon die Zusage meiner Wohnbereitsleitung, sehr gut, dass ich die Ausbildung hier machen kann. Dann ging es noch darum, einen Platz dann an einem Fachseminar für Altenpflege zu bekommen. Ne? Ja. Also man muss quasi sich zweimal bewerben, einmal ein praktisches Ausbildungsheim suchen und einen Platz an der Schule. Und den hast du auch bekommen. Den habe ich auch. Nun ist das ja auch verbunden. Du hast ganz normal im Berufsleben gestanden, hast dein Einkommen gehabt und nun bist du Lehrling sozusagen. Ja, du verdienst sehr wenig Geld. Kommst du denn damit über die Runden? Ich kriege jetzt Hartz IV-Satz. Ach so. Quasi. Und musst dich dann so durchschlagen, bis du die Lehre beendet hast. Ja. Wenn du die Lehre beendet haben wirst, wirst du dann gleich viel, mehr oder weniger verdienen als vorher, was du vorher... Dann werde ich mehr verdienen. Gott sei Dank. Mhm. Gott sei Dank. Mhm. Das, ich sage jetzt mal so, das Finanzielle war es bei dem alten Arbeitgeber eigentlich gar nicht, sondern ja, wie gesagt, das gute Betriebsklima irgendwie und dann hat man gedacht, ja, das ist halt so im Leben, ne? Jetzt muss er halt hier diesen Weg gehen. Und aber es hat den großen Vorteil natürlich, wenn du jetzt im Altenheim arbeitest und ein Wasserrohrbruch findet statt, du kannst, du weißt sofort Bescheid. Sag mal, wo wir jetzt gerade jemanden vom Fach haben. Es wird ja nun sehr, sehr viel berichtet über teilweise katastrophale Zustände in Alten- und Pflegeheimen. Wie ist es da, wo du arbeitest? Da muss ich wirklich sagen, da ist es nicht so. Es gibt diese Einrichtung, ich höre das auch bei Klassenkameraden raus, ne, die im ersten Lehrjahr quasi schon alleine auf einer Station waren, wo jetzt der Examinierte quasi irgendwo im Haus ist, aber jetzt notfallmäßig sofort irgendwo dann das Richtige machen zu können, das dauert ja auch, bis er da ist. Natürlich. Das sind katastrophale Zustände. Ne? Das ist bei euch anders. Das ist bei uns Gott sei Dank anders, wobei wir auch jetzt mittlerweile diesen Stellenschlüssel haben, dass wir halt mit, im Frühdienst mit 3 Leuten sind für 28 Bewohner. Das ist wenig. Ja, klar. Wenn die Leute teilweise in sehr schwere Pflegefälle sind, da ist man ja lange mit beschäftigt. Ja. Die müssen gewaschen werden, angezogen werden, gefüttert werden. Man muss sich ein bisschen um die Leute kümmern, ein paar Worte sprechen und so weiter. Essen anreichen. Ne? Essen anreichen, ganz genau. Gefüttert werden Tiere. Ja, entschuldige, ich meine es nicht böse. Ja, ich weiß. Ja, ja. Nee, aber es ist schon anstrengend. Wie gehst du denn damit um? Du wirst ja nun auch, wie wir es gerade schon besprochen haben, auch konfrontiert mit wirklich schlimmstem Leid. Und zwar mit einem Leid, wo man weiß, das wird nicht mehr besser. Das wird vielleicht nur noch schlimmer und endet dann mit dem Tod. Wie gehst du damit um? Aus meiner christlichen Einstellung heraus. Also ich gehe nicht jeden Sonntag in eine Kirche. Also ich sage auch immer, ich bin zwar katholisch getauft, aber ich habe da meine eigene Anschauung irgendwie vom christlichen Glauben. Also, und hole den auch aus mehreren Religionen eigentlich. Ob das also jetzt, wenn ich dir sagen würde, resultiert dein Engagement... Und damit wären wir auch wieder bei der Faszination, warum du diesen Beruf ausübst. Mhm. Letztendlich aus deiner Überzeugung der Nächstenliebe. Ja, dann verstehe ich das, was du sagst, ja. Dann verstehe ich auch, dass du sagst, das ist eine Berufung. Ist auch so. Und Respekt. Ja, aber wie gesagt, es war damals so, wo ich wirklich vor diesem Punkt stande, ne? Gehe ich jetzt nochmal einen komplett anderen Weg, ne? Und aber dass ich da quasi schon wirklich depressiv wurde. Vorher, bevor du... Vorher. Nicht, ja, klar. Ja, dass ich gesagt habe, ne, ich bin jetzt Mitte 30 und so ein Shit hier und das kann nicht mein Leben sein, so, ne? Und jetzt ist es ganz klar, dass du sagst, das war das Beste, was ich hätte tun können. Ich komme so zufrieden nach Hause, auch wenn der Dienst anstrengend war. Aber es kommt auch so viel zurück von den Bewohnern. Das glaube ich. Ich kann hier einen Fall schildern von einer Bewohnerin, die stark unter Parkinson gelitten hat, die mittlerweile auch schon verstorben ist. Und ich hatte sie in der abendlichen Grundpflege dann ins Bett gelegt und gehe dann nochmal ins Badezimmer. Und sie sagte immer so ganz drollig so, Herr Richard. Das ist Herr Richard, ne? Und ich so, ja, Frau, so und so. Ich hab sie lieb. Boah, das fand ich so toll irgendwie, dass ich gedacht habe, dafür lohnt es sich. Ja, also jetzt, ne? Und da sind so viele Punkte. Man muss auch. Ich glaube auch, dass das insofern auch eine große Befriedigung ist, solche Arbeit zu tun, wenn sie auch schwer ist, weil sie eine durch und durch sinnvolle Arbeit ist. Ja. Und definitiv. Ganz viele Menschen haben eine Arbeit, die nicht sinnvoll ist und wo sie das Gefühl haben, das hat keinen Sinn. Ja. Richard, ich freue mich über deinen Lebensweg und deine Entscheidung und dass das alles hier so gut läuft. Ja, schön, dass ich mal. Ich glaube, dass du ein guter Altenpfleger sein wirst in den nächsten Jahren. Dass die, ja, dass viele, wenn sie es auch nicht immer sagen, aber die werden denken, den Richard, den habe ich ganz schön lieb. Ja. Das kann schon sein, dass die alten Leute so empfinden. Ja. Also vielleicht auch so, um anderen Mut zu machen, nehmt euer Bauchgefühl ernst. Unbedingt. Ne? Macht es, ne? Versucht es, ja. Richard, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, du mir an euch auch. Ne? Dankeschön. Und ist eine tolle Sendung. Ich danke dir vielmals. Wenn ich den Tipp habe, dann gucke ich den immer. Super, ich danke. Ne? Tschüss. Alles klar, danke. Ciao. Tschüss. Übrigens heißt unser Thema am Mittwoch, könnte ich euch ja mal zwischendurch sagen, heißt Nesthocker. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Nesthocker sind oder mit den Eltern von Nesthockern. Und so weiter. Unser Thema am Mittwoch, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, Nesthocker. Könnt ihr auch euch per Mail schon anmelden, domian@wdr.de. Hier ist Robin und Jana, beide sind 28. Hallo. Hi. Spreche ich mit Robin zuerst? Ja, ist richtig, aber nur ich bin 28, Jana ist 23. Ah ja, 28. Ja. Können wir zu dritt sprechen und musst du den Hörer immer rüberhalten? Nee, ich muss den Hörer gleich rumreichen. Robin, um was geht's denn? Wir rufen aus dem Kreissaal an. Oh. Und da du am Anfang der Sendung schon zwei gynäkologische Themen hattest, die nicht so erfreulich waren, wollten wir noch ein erfreuliches hinzusteuern. Wie spannend. Also es steht kurz bevor. Die Geburt steht kurz. Kurz nicht, dann würde ich nicht mit dir wahrscheinlich. Naja, wer weiß. Ja, das wäre schon sehr krass. Wir sind seit 6 Uhr hier, weil der Blasensprung war, also Fruchtwasser. Ja. Und warten jetzt, dass die Wehen regelmäßiger werden und sind in hoher Erwartung. Könnt ihr denn da in dieser Räumlichkeit unsere Sendung hören? Ja, geht wir das? Haben uns extra das Radio aus dem Badezimmer geben lassen und wollten uns jetzt ein bisschen Zeit vertreiben, weil an Schlafen ist nicht zu denken. Wie spannend. Das erste Kind? Ja, das erste Kind. Das erste Kind. Und kann man jetzt irgendwas sagen, so grob, wie lange das noch dauert? Nee, das machen sie generell, glaube ich, nicht, weil die Kinder kommen, wann sie wollen. Das kann rein theoretisch, könnte es schon jetzt gleich losgehen. Ja, es kann aber auch gesagt, noch, dann fangen die Wehen schon mal ein bisschen an, regelmäßiger zu werden. Und wir sind momentan, glaube ich, bei alle 20 Minuten eine. Ah. Und wenn alle 10 Minuten eine kommt, dann wird es richtig eng. Robin, gib mir nochmal, wir reden gleich weiter. Gib mir nochmal die Jana. Ja, einen Moment. Hallo. Hallo Jana, das ist ja eine spektakuläre Verbindung, direkt in einen Kreissaal, das hatten wir auch noch nie. Haben wir doch gedacht, wir dachten jetzt der richtige Zeitpunkt mal anzurufen. Absolut. Wie geht's dir? Noch sehr gut. Wir Männer können uns ja nicht in euch Frauen hineinversetzen, aber ich versuche das gerade mal. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig aufgeregt und völlig aus dem Häuschen, was jetzt gleich passiert. Vor allen Dingen beim ersten Mal. Man weiß ja nicht, was auf einen dazukommt. Oder? Ja, das stimmt. Aber wenn es dann soweit ist, ne, dann beruhigt man sich auch wieder ein bisschen. Ja. Also im Moment geht's. Wahrscheinlich überwiegt aber auch. Wer weiß, was noch kommt. Ja, aber so ein bisschen Ängstlichkeit vielleicht auch, aber es überwiegt sicher auch die Freude, ne, was dann gleich geschehen wird und ja, genau. Wen das du da im Arm halten wirst. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Ein Junge. Jetzt. Das ist schon klar. Ja, genau, das ist schon länger und klar, ja. Der Name ist ja auch schon steht ja schon fest. Ja, der steht schon fest, bleibt aber noch geheim. Das dürfen wir hier auch nicht verraten. Bitte? Das dürfen wir hier auch nicht verraten. Nee, leider nicht. Nee. Seid ihr beiden da alleine im Moment in dem Raum? Ja, ja. Ja. Die Hebammen sind im Dienstzimmer sozusagen. Ja. Ja. Ja, so, wie hast du dich jetzt auf alles vorbereitet? Was hast du alles gemacht? Da gibt es ja tausend Dinge, die man tun könnte oder auch nicht unbedingt tun muss. Ja, wir haben ganz normalen Geburtskurs gemacht und ja, ansonsten war eine Hebamme da zwischendurch und die normalen Vorsorgeuntersuchungen. Ja, und zu Hause schon alles eingerichtet für den kleinen? Genau, ja klar. Ja, na klar, da ist schon alles fertig. Schwangerschaftsgymnastik auch gemacht? Ja, genau. Ja. Das macht man in einem Vorbereitungskurs. Macht man, ja. Das mit. Ja. Gib mir mal den Robin, Jana. Also dir schon mal alles Gute und toi, toi, toi. Ja, danke. Alles gut läuft und das ist ja ein sehr denkwürdiger Moment jetzt. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr mich anruft. Ja, gerne. Jana, mach's gut. Gib mir mal den Robin. Ja, auch. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Hallo. Robin, was meinst du denn? Wer ist aufgeregter, du oder Jana? Ich glaube, ich. Das hört also man ja immer. Das hat die Hebamme auch gerade schon gesagt, dass Jana das hier momentan sehr abgezockt macht. Ich höre da so ein Geräusch im Hintergrund. Was ist das? Ja, das ist das Baby. Ach, das ist ein Baby? Dieses CTG. Das ist das Ultraschallgerät, was die Herztöne aufnimmt. Das Baby ist das, um überlegen, wann soll es jetzt losgehen? Wann soll ich endlich mal loslegen? Genau, ja, muss noch ein bisschen genau ausbauen. Hast du auch Schwangerschaftsgymnastik mitgemacht? Ja, musste ich leider. Also nicht zu dem Kurs bin ich gerne mitgekommen, aber der Gymnastik, wenn du da ruhig stehen geblieben bist, hast du von der Hebamme einen Rüffel gekriegt und musstest direkt mit touren. Ich hab einen Freund, der das auch mitgemacht hat und der sagt, das hätte er so grauselig gefunden. Ja. Diese ganzen. Ja, wir hatten eine sehr nette Hebamme, die es gemacht hat, deswegen. Ah, ja. War eigentlich ganz spaßig. Ja. Wie ist denn so die nächsten, wie sind die nächsten Tage geplant? Habt ihr was Besonderes vor? Oder? Ja, ich habe noch eine Woche Semesterferien und da werden wir uns wahrscheinlich erstmal ein bisschen zurückziehen. Ja. Und erstmal das neue Leben zu dritt sich dran gewöhnen, ja, glaube ich. War es ein Wunschkind oder ist es so passiert? Was dazwischen. Also ist auf jeden Fall schon gewünscht gewesen. Ja, und ihr freut euch richtig drauf. Und ja, auf jeden Fall, total. Seid ihr verheiratet schon? Ja, seit 2 Wochen jetzt. Ah ja, alles in geordnete Bahnen. Ja, genau. Und dann kann der kleine Mann... 2009 war ein sehr ereignisreiches Jahr für uns. Bitte? 2009 war ein sehr ereignisreiches Jahr für uns, ja. Ja, dann könnt ihr mir ja mal den Namen des jungen Mannes mailen. Werden wir auch nicht, weil ich dir schon mal sagen kann, es ist nicht Jürgen. Nee, das ist aber auch gut so. Das ist auch kein schöner Name. Irgendwie, ja. Mir gefällt er nicht ja so gut. Ja, das genau. Robin, also, dann steh deiner netten Frau Jana gut bei. Mache ich auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen, dass alles gut läuft und dass ihr dann bald, sehr bald glückliche junge Eltern sein werdet. Ja, hoffen wir auch. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Auch gute Sendung. Mach's. Dankeschön. Tschüss. Das hatten wir wirklich noch nie aus dem Kreißsaal, da kann ich mich nicht erinnern. Nee. Nadine, 27, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Nadine. Ich grüße dich. Ja. Ich bin total nervös, in deiner Sendung zu sein. Und was geht's denn bei dir? Ja, und zwar geht's bei mir darum, ich bin halt momentan in einer Beziehung mit einer Frau und bin da nicht glücklich, weil ich doch eher dazu tendiere... Zu Männern? Ja, mit einem Mann zusammen zu sein. Ist das die erste Frauenbeziehung? Ich bin mit meiner Freundin darüber zu sprechen. Entschuldigung, das habe ich zwischengequatscht. Du traust dich nicht, mit deiner Freundin darüber zu sprechen? Ja, so ganz konkret. Also ich hab ihr halt gesagt, und sie weiß auch, dass ich halt nicht lesbisch bin, sondern bisexuell. Mhm. Dass ich doch irgendwo Interesse für Männer habe. Ich meine, ich war auch vorher, bevor ich sie kennengelernt habe, immer in einer Männerbeziehung. Sie ist die erste Frauenbeziehung? Bitte? Sie ist die erste Frauenbeziehung. Die jetzige Freundin? Ja. Ja, du sagst die das die Beziehung so? Ist? Nee, ich sag, das ist die erste Frauenbeziehung. Das ist die erste Frauenbeziehung, genau. Davor war ich immer nur mit Männern zusammen. Und wie lange seid ihr beiden Mädels zusammen? Wir sind ja ein gutes Jahr. Ja. Und seit wann merkst du, dass das irgendwie nicht so ganz das Wahre ist? Ja, das ist schon, ja, ich sag mal, ein halbes Jahr locker. Ja. Wobei, ich sage es mal ganz spontan, ich glaube ja nicht, dass es an der Bisexualität liegt, sondern vielleicht, weil die Gefühle nicht stark genug sind zu deiner Freundin. Ja gut, dazu muss ich auch sagen, anfangs war das auch so, dass ich da gedacht habe, weiß nicht, aber so über die Zeit ist es halt dann doch, wo ich sage, ja, Liebe schon, aber dann vielleicht doch nicht stark genug. Also ich habe halt oft so den Gedanken, ja, doch wieder ein Mann. Mhm. Wie ist denn die Sexualität zwischen euch beiden? Ja, da ist seit längerer Zeit gar nichts. Ach, das auch noch? Das genau, auch noch. Gar nichts. Weil du keinen Bock hast? Genau. Mhm. Also mich macht's nicht an, um ganz krass zu Dich sagen. Macht's nicht an? Genau. Das ist natürlich heftig, ne? Ja. Heftige Aussage. Genau, das tut, also ich habe da auch ein total schlechtes Gewissen ihr gegenüber. Ist sie denn eine voll lesbische Frau? Ja. Ja. Versucht sie immer wieder, dich so in sexuelle Sachen reinzuziehen und du blockst ab? Das ja, auch, genau. Mhm. Also ob es jetzt Küsse sind oder halt der Sex an sich selber, ja, genau. Ach, Küsse gehen auch schon nicht mehr? Ja. Mhm. Also da bin ich mittlerweile echt... Ist es so weit, dass du sagen würdest, es macht mich nicht nur nicht an, sondern ich habe fast schon eine Aversion dagegen? Mhm, genau. Ja, so stark. Ja, nur ich möchte sie auch nicht verletzen, weil die hat auch so viel mitgemacht. Mhm. vor kurzem ihre Mutter verloren und halt nur Negatives im Leben erlebt. Und wohnt ihr zusammen? Wir wohnen zusammen. Ja. Aber du bist nicht jetzt schon irgendwie in einen Typ verliebt? Nein. Nee, das ist ganz offen. Das nicht. Mhm. Würdest du sie denn gerne, nehmen wir mal an, das ginge so einfach, würdest du sie gerne so als platonische Freundin haben? Ja. Oder ist das auch nicht so intensiv? Ja, also ich habe zu ihr schon, ich meine, ich habe es ja auch schon des Öfteren geäußert, habe ihr halt gesagt, eine Freundschaft, eine ganz normale Freundschaft wäre okay. Mhm. Also das habe ich auch schon geäußert, aber... Was sagt sie da? Ach, da ist sie tief deprimiert, fängt dann an zu weinen und bitte, bitte, ich liebe dich doch. Hm. Und natürlich, ja klar, habe ich da ein schlechtes Gewissen in gewisser Hinsicht. Ne? Na, finde ich, musst du überhaupt gar nicht haben, Nadine. Du hast mir jetzt in den wenigen Sätzen im Prinzip die wichtigsten Dinge gesagt. Mhm. Du hast keine Lust an der Sexualität mit ihr und du liebst sie nicht als Partnerin, sondern maximal als Freundin. Ja. Und selbst da habe ich noch, wie du es erzählst, ein bisschen Bedenken. Mhm. Also wenn man ganz frei zaubern könnte, dann... Wenn ich das könnte, würde ich dich von ihr wegzaubern und du wärst glücklich. Ja, oder? Das denke ich manchmal, ja. Mhm. Das trifft schon zu, aber dieses, das macht einen fertig. Das macht einen fertig. Ja, also, man ist total verzweifelt, nur noch am Nachdenken. Und ich bin da halt auch oft weg. Ich bin jetzt auch bei einer Freundin, bei meiner besten Freundin. Ja, und ne, um einfach, ich sag mal, da raus zu sein von zu Hause, ne? Diese ganzen Begegnungen und ja. Ich sag dir, Nadine, trenn dich von dieser Frau. Mhm. Trenn dich von dieser Frau. Es gibt da überhaupt keine Alternative zu. Ja. Alles, was du sagst, geht in die Richtung. Und wenn du sagst, es tut dir sehr leid, ja, das verstehe ich. Vor allen Dingen, wenn sie auch schwere Schicksalsschläge hat. Ertragen müssen, aber man kann nicht auf der Basis des Mitleides mit jemandem zusammen sein, zumal sie das ja so merkt, dass du nicht mit dem Herzen bei ihr bist. Ja, da spricht sie mich oft drauf an, aber dann reagiere ich da in dem Sinne nicht und sage dann halt, gut, klar, du hast recht, um halt, ne, sie nicht zu verletzen. Ja, aber sie ist schon lange verletzt, weil sie merkt, dass du sie nicht liebst und begehrst. Du begehrst sie ja nicht, das merkt sie doch. Nee, da ist gar nichts. Dann lieber einmal mit großem Schrecken, ein großer Schmerz. Und dann herrschen klare Verhältnisse, als wenn du das jetzt so hinzögerst und zögerst. Ja. Du tust dir nichts Gutes und du tust ihr auch nichts Gutes damit. Nee, das ist es. Also ich finde, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion, dass du so schnell wie möglich da raus musst. Und wenn sie sagt, bitte, bitte, hat sie das gesagt, bitte, bitte bleib bei mir? Ja. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja doch, das zehrt ganz schön. Ah. Das darf man nie sagen, wenn man in einer schlechten Position in der Liebe ist. Man darf nie sagen, bitte, bitte bleib doch bei mir. Da macht man sich so klein und so erbärmlich. Ja, und man bewirkt überhaupt gar nichts bei dem anderen. Überhaupt nichts. Im Gegenteil. Ja. Und ich meine, das wird immer schlimmer, ne? Was sagt denn deine beste Freundin, wo du jetzt gerade da bist? Ja, die sagt auch zu mir, Mensch, trenn dich. Mach da einen Cut und das ist das Beste für alle Beteiligten. Aber ich bin da wiederum halt auch so, ne, auf die Mittel, ne, man hat ja doch, wie ich gerade schon sagte, Mitleid und... Ja, aber du bist auch vielleicht ein bisschen ängstlich. Ja, ich bin doch ein ängstlicher Typ, das stimmt. Ja. Aber dass ihr dann auch schon wieder so gleich so schnell zusammengezogen seid. Ja, das war ziemlich dumm. Ja, finde ich auch. Da muss man erstmal sich, ich bin da gar kein Freund von diesem frühen Zusammenziehen. Ja. Erstmal vorsichtig annähern. Ja. Dann ist man freier, dann kann man besser und schneller gehen, wenn man nicht zusammen wohnt. Ja, das denke ich jetzt im Endeffekt auch. Mensch, da warst du ziemlich blöd, Nadine. Wärst du mal auf Distanz erstmal hätte so geguckt. Ja, ja, klar. Ist das denn deine Wohnung oder eine gemeinsame Wohnung? Oder ihre? Mittlerweile unsere gemeinsame. Ach so, das heißt, einer muss dann gehen. Genau. Würdest du gehen? Bitte? Würdest du gehen? Aus der Wohnung raus? Ich würde gehen, ja. Nadine, ich kann dir nicht mehr sagen. Also, ich meine, letztendlich, glaube ich, weißt du das selbst auch. Und wenn deine beste Freundin das auch gesagt hat, es gibt da auch nicht einen einzigen Punkt, wo ich jetzt zögerlich wäre und dir sagen würde, na, vielleicht versuch mal das oder das. Nee, gar nichts. Raus. Also doch konsequent sein. Aber ganz konsequent, auch wenn es wehtut, erstmal. Ja. Du bist befreit und ihr wird es auf langfristig auch besser gehen, als in dieser seltsamen Situation da zu leben. Stimmt, das kann man keinen antun. Ja. Egal, ob sie, ich, ne? Genau. Das stimmt. So, dann wünsche ich gutes Gelingen. Ja, Domian. Und viel Glück. Das Da danke ich dir. Nadine, alles Gute. Ja, würde ich von dir ein Autogramm bekommen? Na, aber sehr gerne. Dann hätte ich sehr gerne. Ja, dann legst du auf und wir melden uns nochmal, ja, wegen der Anschrift. Ich bin nämlich ein großer Fan von dir. Das freut mich. Ja. Nadine, wir melden uns gleich nochmal. Okay. Tschüss. Ciao. Gabi, 54. Guten Morgen, Gabi. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Gabi. Was ist dein Thema? Ja, also, was heißt Thema? Mein Problem ist. Mhm. Momentchen, ich mach mal das Fernsehen ein bisschen leiser. Ja, mach mal leise, dann ist das besser. So. Ich hab jetzt leise gemacht. Sehr gut. Also, mein Problem ist, meine Mama ist jetzt am 13. Februar, Freitag den 13., ist die gestorben. Mhm. Und plötzlich? Ja, ganz plötzlich. Sie ist an Lungen- und Herzinsuffizienz gestorben. Und war vorher noch fit und gesund? Ja, was heißt fit und gesund? Auch nicht mehr so direkt. Sie hat tagelang nichts mehr getrunken. Mhm. Hat dadurch halluziniert. Mhm. Da rief sie mich morgens um 6:45 an und sagte zu mir, Püppi, hinter einer Couch sind drei kleine Kinder, die machen Musik und der große Mann im Keller, den holst du mir bitte raus, komm bitte vorbei. Mhm. Und da schlagen mir schon sämtliche Alarmglocken. Mhm. Bin ich sofort hingefahren. Wohnte sie weit entfernt? Nee. Wir wohnen also hier, also ich wohne hier in Mickendorf und Mutti wohnt in Ehrenfeld. Ach so, in Köln. Also das sind zwei Stadtteile, die nahe beieinander sind. Drei Bahnstationen. Mhm. Dann bin ich dann direkt dahin gefahren und sie sagt zu mir, süßer Kind. Sie sagte immer zu mir, Püppi, mhm, von Kind an. Mhm. Und sagst du, Püppi, siehst du, die drei, die lassen mich nicht in Ruhe und hin und her. So, dann habe ich sofort einen Notarztwagen angerufen. Mhm. Die kamen direkt vom San Franciscus Hospital rüber, mhm, und sagten, Frau Schneider, Sie sind ausgetrocknet, Sie halluzinieren. Mhm. Dann haben die mit 4, 5 Mann, haben die Mutti fixiert, mhm, damit sie überhaupt ins Krankenhaus mitging, weil sie wollte das nicht. Ach so. Mhm. Weil sie ja auch ja nicht mehr dabei war, ne? Also ich verstehe. Die ja, mhm, nicht mehr richtig denken. Ja. So, und dann haben sie einen Tropf gelegt und dann, als sie wieder zu sich kam, da sagte sie zu mir, Püppi, ach nee, ich möchte wieder nach Hause, ich möchte nicht sterben. Ich sage, Mutti, du musst nicht sterben. Ja, dann war sie 3 Wochen im Krankenhaus. Mhm. Und haben sie wieder so aufgepäppelt? Ja, was soll ich sagen, aufgepäppelt? Ich weiß nicht, ich will den Ärzten nichts Böses nachweisen oder nachsagen, aber ich habe das Gefühl gehabt, die haben gesagt, ach ja, die Frau ist 81 Jahre. Schwamm ein Ei drüber, sie stirbt heute oder morgen sowieso. Mhm. So, dann haben sie auf die Intensivstation getan. Und dann rief der Arzt mich von der Intensivstation eines Tages an und rief, sonntags, rief er mich an und sagte zu mir, ja, Frau Wolper, es tut mir furchtbar leid, Ihre Mutter weigert sich vehement, an diese Erhaltungsmaschinen. Lebenserhaltende Maßnahmen. Ja. Entschuldigung, ich drücke mich hier so ein bisschen falsch aus. Ist egal. Ach, so klar war sie noch, dass sie sagte, ich will da nicht dran. Ja, sie hat immer gesagt, Püppi, tu mir nicht fallen, nie an diese Maschinen. Mhm. So, und den letzten Wunsch wollte ich ihr natürlich erfüllen. Mhm. Heute mache ich mir Vorwürfe, dass ich nicht gesagt habe, nee, halten Sie sie bitte da dran. Mhm. So. Wie gesagt, dann rief der Arzt mich an, sie will dann nicht mehr, vehement dann nicht dran und wir können dann nichts mehr für ihre Mutter tun. Wir müssen sie dann auf eine normale Station verlegen. Mhm. So, das war dann der 12. Februar. Und einen Tag später? Dann rief nachmittags um so gegen 17 Uhr rief mich der Stationsarzt an und sagte zu mir, Frau Wolper, wir können für Ihre Mutter nichts mehr tun. Wir verlegen sie morgen früh ins Heim. Mhm. So, dazu muss ich sagen, die Mutti wollte nie ins Heim. Mhm. Aber in der Sennefelder Straße, als sie gewohnt hat, da sollte von der GAG die ganze Wohnung, das ganze Haus sollte abgerissen werden. Mhm. Und sie wusste vorher, bevor dass sie krank geworden ist, wusste sie nicht anders, als dass sie einen Ersatz zu Hause bekäme. Mhm. So. In dem Glauben habe ich sie im Krankenhaus auch gelassen und habe gesagt, Mutti, weißt du was, morgen früh wirst du wieder rübergefahren in ein Ersatz zu Hause. So, und im das ist in Bocklemünd gewesen, im Brigitteheim, ein sehr schönes Altenpflegeheim. Ja. Die hatten auch das Zimmer wie ein Wohnzimmer zurecht gemacht, mit Schrank, Wohnzimmerschrank, mit BD, mit Nasszelle, mit allem drum und dran. Also alles, was man sich wünschen kann. Aber es kam alles ganz anders dann. Bitte? Aber es kam dann ganz anders. Ja, dann wurde sie Donnerstag, der 12. um 14 Uhr rüber verlegt vom San Franciscus Hospital, dann in Brigitteheim. Ich bin dann hingefahren. Ich muss dazu sagen, ich habe selbst einen schwerbehinderten Mann, 100%ig schwerbehindert durch den dritten Schlaganfall. Ja. Und dem muss ich mich auch kümmern. Lass mich mal kurz fragen. Die Mama hat dann schon verstanden, dass sie da in ein Heim kam? Nein. Ich habe sie in dem Glauben gelassen. Ach so. Aber sie ist einen Tag später gestorben. Ja. Wie erklärst du dir das? Ja, unser Junge hat zu mir gesagt, als die Mama am 13.2. Februar, der 13. verstorben ist, sagte der Junge zu mir, sagte, Mutti, sei mir bitte nicht böse, die Oma hat das gespürt. Die wollte nie in ein Heim. Und ich habe aber zu ihr gesagt, sag Mutti, als sie vom 12. auf den 13. in das Heim gekommen ist, hat sie sich umgeguckt und hat gesagt, ach Kind, ach Püppi, hast du mir ein schönes Ersatz zu Hause geschaffen, weil sie im Glauben ja war, dass ihre alte Wohnung abgerissen wurde und wieder neu aufgebaut wurde. Machst du dir irgendwelche Vorwürfe? Bitte? Machst du dir Vorwürfe? Ja. Ja. Machst du dir auch Vorwürfe, dass du nicht darauf bestanden hast, dass doch diese lebenserhaltenden Maßnahmen durchgeführt wurden? Ja. Obwohl sie es nicht wollte? Ja. Obwohl sie eigentlich leben wollte, hatte sie ja gesagt vorher, ne? Die Mama. Ja, sie hat gesagt, sie möchte zwar leben, aber sie hatte ja, wie gesagt, Herzinsuffizienz und Lungeninsuffizienz. Und die Ärzte haben mir gesagt, ihre Mutter hat nicht mehr lang zu leben. Auch wenn sie an die Maschinen angeschlossen worden wäre? Ja, das wäre nur eine Quälerei gewesen, hat der Arzt, der behandelte Arzt zu mir gesagt. Aber dann ist es ja doch eine gute Entscheidung gewesen, dass ihr es so gemacht habt. Das heißt, die Maschinen... Ich weiß es nicht, vielleicht könnte die Mutti heute noch leben. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, dass es nur eine quälende Verlängerung des Lebens gewesen wäre, keine Heilung ihrer Erkrankung. Nee, geheilt werden hätte sie nicht mehr können. Mhm. Ja, weißt du, das ist immer im Nachhinein sehr schwierig. Ich finde, war die Mutter, als sie gesagt hat, dass sie nicht an die Maschinen angeschlossen werden will, war sie da ganz klar bei Verstand? Da war sie ganz klar bei Verstand. So, da muss man das respektieren. Sie hat mir auch vorher schon schriftlich gegeben, ich hatte mir eine Patientenverordnung geben lassen und habe ihr das alles erklärt. Eigentlich ist es dann genau so gelaufen, wie sie es wollte. Und wenn du ihr diesen schönen Platz da in dem Heim so eingerichtet hast, dass sie geglaubt hat, da hast du mir aber ein schönes neues Zuhause gemacht, hast du doch genau das Richtige. Da hat sie zu mir gesagt, ach, sagst du Püppi. Ja, dann hast du doch genau das Richtige gemacht, letztendlich. Meinst du? Ja, so wie du es mir... Hätte keinen Fehler gemacht? So wie du es mir gerade geschildert hast, finde ich, dass es richtig war. Ich verstehe, dass man sich Gedanken macht und irgendwie Vorwürfe, und würde ich auch machen. Aber ganz objektiv gesehen, du hast den Willen deiner Mutter respektiert. Du hättest deine Mutter auch durch lebenserhaltende Maßnahmen an dieser Maschine, so wie du es beschrieben hast, nicht wieder ganz gesund machen können. So. Nein. So, das ist wichtig. Das und dann, weiß ich auch. So, und dann hast du ihr ein schönes Zuhause zurecht gemacht, dass sie zumindest diesen einen Tag, wo sie noch da war, gedacht hat, ach, das ist aber schön hier. Ja, und vor allen Dingen bin ich ja noch hingegangen und habe von zu Hause aus, von ihrem Zuhause aus, habe ich ja noch von uns alle, von meinem Mann und von mir, Hochzeitsfotos mitgenommen, von unserem Jungen Fotos mitgebracht. Also das ist ganz heimisch wirkt. So alles, was von zu Hause so genau. wo sie dran gehangen hat, habe ich ihr mitgebracht. Und hat sie sich, habe ich ihr alles auf dem kleinen Schränkchen hingestellt. Dann hatte sie von mir noch eine kleine Blume. Zwar aus Kunststoff, aber sie hing da dran. Sie alles hingestellt, so dass sie ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie zu Hause ist. Von mir zu Hause. Genau. Ich glaube, dass du alles richtig gemacht hast, Gabi. Ich sag's dir wirklich ehrlich. Ich sag's dir ehrlich. Ja, ich hoffe es. Aber trotzdem, Domian, glaub mir, ich komme nicht darüber weg. Immer wenn ich zum Karl fahre. Es ist deine Mutter. Deine Mama ist gestorben. Und ich höre, wie du über sie sprichst, dass ihr ein sehr herzliches und inniges Verhältnis hattet. Ganz, ganz lieb. Ja, das glaube ich. Gabi, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist gleich rum. Wenn du möchtest, rufen wir dich gleich nochmal an, okay? Ja, okay. So machen wir es. Alles Liebe. Tschüss, Gabi. Ja, tschüss, Tobias. In der Technik, Tobias Fritz. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Tschüss.